Nicht schlecht. Das Zeug, das ich kriege, ist spitze. Na, was wollen Sie wissen? Alles. Das wird meine Komprimierungsfähigkeiten ziemlich strapazieren. Man hat mir nämlich nur 20 Minuten zugestanden. Dann muss man sie wieder ins Bett schaffen und eine Irrigation durchführen. Ball zieht eine Grimasse, will gar nicht wissen, worin sowas besteht. Davis hat mir erzählt, Sie hätten den Typen geschnappt, der Yvonne Wicker getötet hat. Aber bevor sie mir mehr darüber sagen konnte, war ich wieder weg. Fangen Sie doch damit an. Sein Name ist Andrew Iverson, kein fester Wohnsitz. Ein herumziehender Reparaturfuzzi. Mit seinem kleinen blauen Kastenwagen, auf dem Andy Iverson, Sanitär- und Heizungsservice, stand, ist er nach Westen gezogen. Der Wagen ist auf Überwachungsaufnahmen aus Arkansas City aufgetaucht, wo Wicker zuletzt übernachtet hat, und auf welchen von der Tankstelle, wo sie zuletzt gesehen wurde. Dazu kommen Aufnahmen aus Great Bend, Manitou und Cawker City. Cawker ist in der Nähe von Dart County, stimmt's? Genau. Als er dorthin fuhr, lag Wicker wahrscheinlich tot hinten in seinem Wagen. Er hat nach einem einsamen Ort gesucht, wo er sie vergraben konnte. Und hat einen gefunden. Mit seinem Porträt könnte man gut einen Lexikonartikel zum Thema Serienmörder illustrieren. Er ist durch die Gegend gefahren und hat immer wieder eine Weile Halt gemacht, um irgendeinen Job zu übernehmen. Nur gegen Bar, hat er der Polizei gesagt, weil Bargeld nicht reden würde. Wissen Sie das von Davis? »Ja, wir hatten ein langes Gespräch. Sie fühlt sich furchtbar wegen der ganzen Sache.« »Da ist sie nicht die Einzige«, denkt Danny. Zuerst hat Iverson in Illinois eine junge Frau ermordet und dann eine weitere in Missouri. Beide hat er irgendwo auf dem Land vergraben. Eine der Leichen hat die Polizei entdeckt, nach der anderen wird noch gesucht. Dann kam Wicker, und schließlich hat er in Wyoming eine vierte Frau mitgenommen, die vor einem kleinen Ort namens Glenrock den Daumen gehoben hat. Nach einer Weile ist er in einen Feldweg eingebogen und wollte sie vergewaltigen, aber sie hatte in ihrem Stiefel ein Messer versteckt. Als er damit beschäftigt war, seine Hose runterzuschieben, hat sie viermal auf ihn eingestochen. »Gut gemacht«, sagt Danny. »Er denkt an den Hund, der am Arm von Yvonne Wicker genagt hat. Verdammt gut gemacht.« Davis meinte, mit der wäre eindeutig nicht zu spaßen. Sie hat ihn aus dem Wagen gewälzt, ist in Richtung Casper gefahren, bis sie Empfang hatte, und hat dann die Polizei benachrichtigt. Der Kerl war nicht da, wo sie es angegeben hatte, aber die Polizei konnte einer Blutspur zu einer nahen Scheune folgen. Da hat er in einer Pferdebox gelegen, bewusstlos vom Blutverlust. Davis sagt, er wird es überstehen. »Und er hat ein Geständnis abgelegt?« »Das hat Davis mir jedenfalls gesagt, falls ich das nicht geträumt habe.« »Haben Sie nicht. Wunden tun weh, wie Sie nur zu gut wissen. Schließlich hat man auf Sie geschossen. Iverson hat also vier Messerstiche abbekommen, einen in die Wange, einen in die Schulter, einen in die Seite und einen ins Bein. Da wollte er verständlicherweise ein Schmerzmittel. Die Polizei wiederum wollte Informationen, woraufhin alle bekommen haben, was sie wollten.« »Das hat Ihnen Davis alles erzählt?« »Hat sie. Und sie hat mich gebeten, es an Sie weiterzugeben. Ich glaube, sie scheut sich davor, Ihnen noch einmal gegenüberzutreten.« »Na, das verstehe ich. Aber im Endeffekt hat sie ihren Job getan.« »Sie hat Gelbert die Stirn geboten, falls Sie das meinen. Aber die Geschichte muss ich mir für später aufheben. Meine 20 Minuten sind gleich vorüber. Erinnern Sie sich an das Bettelarmband, das die Tote getragen hat?« »Ja, daran erinnert Danny sich. Er hat es zweimal gesehen, einmal in seinem Traum und einmal im wirklichen Leben.« Iverson hatte zwei von den Anhängern in seinem Beutesäckchen, als Trophäen. In dem Säckchen war noch weiteres Zeug, von den anderen beiden. »Wo ist der Junge, der auf mich geschossen hat?« »Albert Wicker ist mit seinen Eltern in Manitou in einem Motel, hat Kaution gezahlt, beziehungsweise die Eltern haben eine gestellt. Ich kenne den Anwalt, der ihn bei seiner Vorführung vor Gericht vertreten hat. Der meint, die Wickers hätten ihr Haus verpfändet, um das Geld aufzutreiben.«